sitzt Kribbelkrabbel mir über den Mund und ich fühl mich lebendig, ich fühl mich gesund. Die Sonne scheint und ich bin dabei, endlich aufzustehen. Und ich fühle mich frei, der Tag hat begonnen, die Nacht ist vorüber. Ich fang an zu leben und ich freu mich darüber. Du kitzelst Kribbelkrabbel mir über den Bauch und ich lächle und weiß, du fühlst es auch. Der Tag hat begonnen, vorbei ist die Nacht, ich hab nur geschlafen, bin nun aufgewacht. Du kitzelst Kribbelkrabbel mir über das Haar, deine Gegenwart macht mich unheimlich stark, voll Kraft und Elan, starte ich nun von hier einen ganz neuen Menschen, hast du entdeckt in mir, der Boden war hart, auf dem ich aufschlug, und schwer war die Trauer, die mich begrub. Du kitzelst Kribbelkrabbel und ich bin glücklich, ich fühl mich geborgen, denn ich habe dich. Die Nacht ist vorbei, neues Leben beginnt und die Sonne scheint. Ich lache wie ein